Klingding. Klingding heute wieder mal am dritten Freitag des Monats um 22 Uhr bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Und ich freue mich heute sehr, dass ich einen Studiogast hier mit im Studio habe, nicht allein hier rumsitzt und nach Worten ringe, sondern das machen wir heute zu zweit. Ich begrüße also Rolf Bader, Professor Dr. Rolf Bader im Studio. Hallo. Hallo, Halle. Tag. Ja, wir haben uns auch einiges vorgenommen, du hast auch einiges mitgebracht, und zwar eine CD, die hat den Namen irgendein Rauschen, aber jetzt ist es weg. Gott sei Dank. Tonal Partials, warum das so heißt, werden wir gleich erfahren. Und die ist 2013 auf dem Label Stereo Culture erschienen. Wir wollen dann weiter in den nächsten zwei Stunden sprechen über die Idee der CD. Welche Eigenheiten machen die 12 Tracks aus, die auf der CD sind? Und dann wird ein zweites Thema werden: Musik und künstliche Intelligenz, moderne Phonogrammarchive, die diese Methoden verwenden. Dazu gleich mehr. Und zum dritten Thema kommen wir dann wahrscheinlich ein bisschen später: die Kultur der Physical Culture Theory, eine Beschreibung von Musik, Kultur als physikalische Impulspatterns, welche durch Musikinstrumente laufen, als Schall abgestrahlt, im Ohr rekonstruiert werden und im Gehirn als Nervenströme weiterfließen. Dazu dann mehr, und das darüber werde ich sprechen, oder wird hauptsächlich drüber sprechen, Rolf Bader, weil er mit diesen ganzen Themen sich befasst hat. Als Professor für systematische Musikwissenschaft arbeitet er in der Uni Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind musikalische Akustik und Musiksignalverarbeitung, Musikhardware und Softwareentwicklung, Musikethnologie, Musikpsychologie und Musikphilosophie. Ja. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen ankommen, und vielleicht hören wir den Track, den du vorgeschlagen hast, als erstes von deiner CD. Ja, ist okay. Ja, okay, gut. Dann starten wir das mal. Thank you. Ein Stück von der CD Tonal Partials von Rolf Bader programmiert und eingespielt? Oder wie ist das so? Ich habe eine kleine Software geschrieben, ein VST-Plugin für eine DAW. Und dann habe ich eine Mini-Gitarre genommen, weil ich sonst Gitarrist bin normalerweise, und habe das eingespielt. Vielleicht VST-Plugin ist nicht jedem ganz klar. Das ist praktisch ein Plugin, was man bei einer Musiksoftware verwenden kann. So, also es ist praktisch, du spielst ja kein Ton im klassischen Sinn, dass du bling, blong, blang machst oder so, sondern du berührst etwas und das löst das Spielen des Plugins sozusagen ja, aus. Ja, das Plugin ist ein allgemeiner Begriff, ist ein kleiner Synthesizer, den ich programmiert habe. Das ist eine additive Synthese. Ja, das heißt, es addiert Sinustöne. Das ist auch dann der Witz an der Sache, dass man ganz kontrolliert Sinustöne, die in einem Tonsystem sind, kombinieren kann. Also man definiert zuerst ein Tonsystem. Das könnte jetzt eine reine Stimmung sein, C-Dur oder G-Dur oder so. Oder es könnte auch eine ganz abgefahrene Stimmung sein vom indonesischen Gamelan oder persische Musik oder was man eben machen will, sehr, sehr präzise. Und dann definiert man ein Obertonspektrum. Und der Witz an der Geschichte ist, dass dann der Synthesizer nur Obertöne spielt, die auch in dem Tonsystem drin sind. Das ist normalerweise nicht der Fall. Normalerweise ist es so, wenn ich in C-Dur zum Beispiel spiele, dann spiele den Ton C, dann hat der zwar Obertöne, die in C-Dur drin sind, aber eben auch welche, die nicht drin sind. Und die sind dann inharmonisch zum Tonsystem, von dem man da das man normalerweise spielen will. Und ich wollte eben genau einen Synthesizer haben, der das nicht hat, sondern der nur Obertöne spielt, die auch in einem Tonsystem drin sind. Also dass alle Obertöne zum Beispiel dann auch in C-Dur sind. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, weil ich es nicht kapiert habe. Irgendwie so. Also gut, es sind auch sehr viele Fachbegriffe gefallen. Reine Stimmung, was weiß ich, andere Stimmung und so weiter. C-Dur, okay, C-Dur ist C, D, E, F, G, A, H, C. Und reine Stimmung, das glaube ich, das musst du den Hörerinnen noch vielleicht ein bisschen erklären. Was ist damit gemeint? Ja, eine reine Stimmung ist eine Stimmung, die nach den ganzen einzahligen Frequenzverhältnissen gebaut ist. Also die Oktave ist 2 zu 1, die Quinte ist 3 zu 2, die Quarte ist 4 zu 3. Wenn wir normalerweise auf dem Keyboard spielen, dann ist das nicht so, sondern das ist das Grundproblem eines jeden Tonsystems, dass man das nicht für jede Tonart einstellen kann. Das heißt, wir rechnen normalerweise in Cent-Werten. Wir haben eine Oktave, das sind 12 Töne und jeder Ton, jeder Halbton ist 100 Cent. Und dann wäre eine reine Quinte zum Beispiel, wären 7 Halbtöne, aber die reine, perfekt reine Quinte ist bei 702 Cent. Und die Quinte, die man normalerweise auf dem Keyboard hat, die ist nur bei 700 Cent. Und das klingt wenig, aber das hört man sehr deutlich, dass es eben ein bisschen verstimmt ist. Das okay. Ist also das erste wäre eine reine Stimmung, das zweite wäre eine zwölftönig gleichschwebende Stimmung. Okay. Und die Obertöne von C-Dur, das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ja, ja, wenn, also wenn ich jetzt C-Dur habe, dann habe ich ja die Töne C, D, E, F, G, A, C, also in reiner Stimmung. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Klavier den Ton D spielen würde, dann hat er ja ein Obertonspektrum und in dem Ton D ist dann irgendwann auch die große Terz von D drin, das wäre also ein Fis. Na, also, okay. Ach so, die gehört eigentlich nicht zu C-Dur dazu. Genau. Und so. Deshalb ist die da nicht drin gewesen. Genau. So. Und okay. Jetzt habe ich einen Synthesizer programmiert, wo das nicht passiert, sondern wo nur dann die Obertöne drin sind, die in dem definierten Tonsystem sind. Okay. Aber es ist doch auch so, dass jedes Instrument auch praktisch erkennbar ist, zum Teil zumindest erkennbar ist durch das Stärkeverhältnis der Obertöne, der Teiltöne. Da gibt es ja immer die zwei Bezeichnungen, Teiltöne, Obertöne, okay. Ja. Obertöne ist, glaube ich, der allgemein verständlichere Begriff oder so, obwohl er, glaube ich, falsch ist. Ich weiß es nicht genau mehr. So. Aber egal, wollen wir uns nicht da in diese Formulierungsdiskussion einsteigen. Das Studium schon etwas her, Heiner. Okay. Das war etwas auffrischend hier. Ja, genau. Das hatte ich auch gedacht, ja. Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Und aber trotzdem, also du kannst ja eine Geige von einem, was weiß ich, von einer Oboe unterscheiden, auch durch das Stärkeverhältnis der Obertöne. Ja. Und das spielte jetzt aber bei dem Stück, das wir gerade gehört haben, nicht so eine Rolle, oder? Nee, man könnte, also es gibt viele Probleme, was die Erkennung von Musikinstrumenten angeht, vor allem erkennt man sie am Einschwingvorgang, aber es gibt auch ganz klassische Obertonspektren, so nur die ganzzahligen oder unganzzahligen, gradzahligen Obertöne. Das war aber jetzt hier gar nicht angedacht, ich wollte jetzt nicht ein Musikinstrument nachmachen, sondern es ging eben darum, dass man ein Tonsystem macht. Also das Faszinierende daran war eigentlich, dass, wenn man jetzt ein Tonsystem definiert hat, muss ich ja sagen, welche Obertöne wie laut dazukommen sollen. Ja. Und dann habe ich so eine Matrix, kann man dann da reinschauen. Auch Untertöne habe ich auch noch gemacht, wenn man jetzt eine Oktave drunter will oder eine Quinte oder was auch immer. Und wenn man dann einen Ton spielt, dann erklingt natürlich ein Klang, der jetzt aus diesen Obertönen zusammengesetzt ist. Und manchmal ist es aber dann eben so, weil einer der Obertöne jetzt in diesem Tonsystem drin sein muss, ist der Oberton, der dann kommt, eigentlich inharmonisch zu dem Grundton. Und dann hat man mehr Klang, den man gleichzeitig hört. Und das ist deswegen faszinierend, wenn man dann eine Tonleiter nach oben spielt, dann hat man plötzlich irgendwann das Gefühl, dass eigentlich der Ton plötzlich wieder nach unten geht. Also man hat, es ist unpredictable, man weiß jetzt nicht mehr, man kann nicht mehr vorher genau wissen, wie der nächste Ton jetzt klingt. Und das hat so eine gewisse, es ist nicht zufällig, es ist alles ja streng im System, aber das ist für so einen kreativen Prozess, ist das faszinierend. Ist aber da auch so ein bisschen, was weiß ich, so ein Gefühl, wie du operierst, du spielst, also du machst Musik mit der Art Blackbox, wo du eigentlich nicht so genau weißt, was du jetzt, also wie das jetzt klingt, was du machst. Ich kann es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, doch manchmal, wenn man so, also in der Zeit, oder wenn ich an Synthesizern spiele, gibt es ja dann manchmal auch so, was weiß ich, dass es an einer bestimmten Stelle umkippt, dass die Hüllkurve dann da irgendwie gerade in dem Ton abbricht und dann klingt er tiefer oder so. Und ja, dass du eigentlich nicht so kalkuliert spielen kannst, wie du das gewohnt bist beim sonstigen akustischen Instrument, bei Gitarre, Klavier, Klarinette oder sonst was. Und das war jetzt für dich, war das eine Herausforderung oder ein komisches Gefühl beim Spielen? Oder? Nee, das war, weil es ja immer einen Gesamtklang hat, war das eigentlich ein Spielen zwischen einer Tonleiter und einem Klang, den man gleichzeitig produziert hat. Und das war, man hört ja auch, dass der Sound was Orgelähnliches, weil ich die Töne schlicht nur additiv synthetisiert habe. Dann klingt es natürlich, also einfach nur die Obertöne zusammengezählt habe, ohne dass da eine komplizierte Hüllkurve dabei war, kein Flanger, kein Phaser. Das hätte ja alles wieder zerstört, was ich da machen wollte, ne? Wenn ich da jetzt noch Effekte drauf tue. Und deswegen hat das was sehr, was Meditatives auf der einen Seite, wo man merkt, man hat einen Rahmen, in dem kann man sehr, sehr viel machen, unglaublich kleine Klangfarbenunterschiede, aber aus dem Rahmen kann man nicht raus. Weil das ist ja in dem Tonsystem definiert, egal was man macht, man ist immer in diesem Rahmen drin. Und das ist sehr, fand ich sehr hilfreich. Das ist, wenn alles möglich ist, dann ist alles beliebig und dann ist es egal. Ja, musst du dich entscheiden, was du machst, ja, wenn du genau. sozusagen. Ja, genau. Nein. Wenn einem das zu wenig ist, dann kann man ja wieder ein anderes Tonsystem definieren oder ein anderes Obertonspektrum und kann sich da auch ganz schnell vertun. Also es ist nicht so, dass alles funktioniert. Manches klingt dann. Was heißt dann vertun? Wenn man irgendwas definiert, was viel zu kompliziert ist, dann hört man natürlich nur noch, habe ich auch ein paar Beispiele, wo ich da ein paar Songs, wo man eigentlich nur noch in Cluster hört. Ja? Man hört eigentlich immer alle 12 oder man kann bis zu 24 Töne einstellen, hört man gleichzeitig. Ja, in verschiedener Variation, das heißt, der berührt ein bisschen, aber dann ist die Variationsbreite nicht so groß und dann macht es wieder keinen Spaß. Das ist kurz interessant, aber funktioniert nicht. Und du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt, dass du das, oder zumindest ist mir in Erinnerung, dass du das mit einer MIDI-Gitarre, vielleicht solltest du den Hörern auch beschreiben, wie eine MIDI-Gitarre aussieht. Ja, da gibt's, das ist ein Steckenpferd mehr so. Also das hätte man auch einfach mit dem Keyboard einspielen können. Aber Ich bin halt Gitarrist und deswegen MIDI-Gitarren gibt's. Das ist eine Gitarre, die dann man spielt es mehr oder weniger wie eine Gitarre, aber das wird dann in eine Tonhöheninformation übersetzt, also einfach nur C und wie laut es ist oder D und wie laut es ist, so wie im Keyboard, man sagt, das ist jetzt die Taste gedrückt und die hat eben die Tonhöhe und das wird dann an den Synthesizer geschickt. Aber für einen Gitarristen ist das natürlich einfacher, mit einer MIDI-Gitarre zu spielen als mit dem Keyboard, weil man das gewohnt ist. Die habe ich mit einer ganz interessanten MIDI-Gitarre eingespielt, das ist eine amerikanische Firma, die macht so Hybrid-Instrumente aus Keyboards und Gitarren. Das heißt, manche sehen eigentlich aus wie Keyboards, die aber vielleicht nicht nur ein Key haben, da wo ein Key ist, haben die dann 10 übereinander, ganz abgefahren. Und dann gibt es Hybride, die langsam sich Richtung Gitarre bewegen und diese haben dann aber kein normales Gitarrengriffbrett, sondern das sind lauter Sensoren und die sind aber alle gleich lang. Normalerweise ist ein Gitarrengriffbrett ja logarithmisch, die Tiefen, die Buntstäbchen sind bei den tiefen Tönen weit auseinander und oben ganz wenig, da sind die aber alle gleich. Ganz anders greifen. Also, ja, muss man bis du dann da oben bist. Und das hat dann was, hat einen neuen, ja, neuen kreativen Input sozusagen. Okay. Ja. Aber gut, es gibt glaube ich auch so ein Blast-MIDI-Teile, so Blast-MIDI-Controller. Ja, genau. Also, das ist relativ einfach, wenn man beim Saxophon, ne, sowas, wo man dann, so Klarinetten ähnlich, weil man dann halt weiß, welche Klappe man öffnet. Beim Blasen wird dann nur geschaut, wie stark man eben dann bläst. Aber bei einer normalen Gitarre, das ist immer noch ein ungelöstes Problem. Also wenn man eine Saite hat und man möchte die anschlagen als Saite, dann dauert das halt eine Weile, bis eine Software verstanden hat, welche Tonhöhe da überhaupt gespielt wird. Dann hat man fürchterlich einen Delay. So. Und das ist mit diesen Sensoren, ist das natürlich einfacher. Okay. Ja. Und was hat dich jetzt bewogen, das zu machen? Also gut, wir können ja vielleicht auch noch ein Stück gleich wieder hören. Der Player ist schon weitergelaufen. Komischerweise. Du musst mir sagen, was du jetzt hören willst. Ja, ich will natürlich das hören, was du hören willst, Heiner. Was willst du hören? Ja, du willst Track 3 hören. Das war das jetzt nicht, was wir gerade hören. Nee, das war okay. Dann hören wir das. Ah. Thank you. neues Stück, ein weiteres Stück, das hat den, glaube ich, dann tatsächlich Kent, das Kent. Hurra. Also K-E-N-T. Gut, die Titel, weiß ich nicht, die hatten wahrscheinlich persönliche Gründe, oder? Das ist wie im Free Jazz oder sowas. Muss nachher irgendeinen Titel geben. Genau, deswegen heißt das jetzt irgendwie. Es hat irgendeinen Bezug, aber wer weiß. Ja, okay. Ich nicht. Und das war jetzt auch wieder eine andere Konzeption, oder? Ja, das war eine andere Programmierung, ein bisschen andere das Tonsystem. Muss ich selbst schauen, welches es war. Das war, glaube ich, habe ich. Also wenn ich ein Dur programmiert habe, dann hat man halt die Cent-Intervall für die große Sekunde. Das 204 habe ich die Pythagoreische genommen, dann die reine Terz bei 386, dann kommt die reine Quart bei 496 Cent. 498. Und dann die Quint bei 702 und dann kommt die 6 bei 884 Hertz, die Sepp bei 1088 Hertz. Also das ist dann ein reines Stimmungssystem. Aber es gibt also die Geschichte der westlichen Kunstmusik ist ja die Auseinandersetzung mit der Stimmung. Von Pythagoras angefangen ungefähr. Ja, also mit mitteltönigen Werkmeister ging es los. Das Problem ist halt im Westen, dass man durch alle 12 Tonarten möchte. Wenn ich jetzt C-Dur einstelle auf meinem Keyboard, dann kann ich das rein stimmen. Jeder Ton ist genau da, wo er rein hin soll. Und jetzt moduliere ich nach D-Dur und da stimmen diese Intervalle nicht mehr. Und der Grund ist einfach deswegen, weil wenn ich jetzt wirklich die Quint als 702 Cent nehme, so wie sich das gehört, und ich gehe einmal durch den Quintenzirkel, ne, also C, G, D und so weiter, C, ne, A, E und so weiter, gehe ich rum, dann komme ich irgendwann da hinten wieder auf C ran, ja, dann komme ich aber nicht auf 0 Cent wieder, was ja C dann wäre, Oktav versetzt, sondern da habe ich 24 Cent zu viel, weil ich habe nicht 700 Cent pro Quint, sondern 702 Cent. Und ich gehe 12 Töne lang, habe ich 24 zu viel, das pythagoreische Komma. So, und deswegen kann man, wenn man durch die Tonarten modulieren will, kein Klavier oder Keyboard reinstimmen. Das geht einfach nicht. Und seit der Renaissance gibt es halt 1000 Vorschläge, wie man das irgendwie mal einen Kompromiss, eine Temperatur dahin kriegen kann. Ne? Und die gehen meistens darum, dass man eine oder mehrere Quinten dann von den 702 auf die 700 Cent runterkürzt. Mhm. Und unsere gleichstufige Temperatur heute im Keyboard haben, da ist ganz radikal, sagen wir, kürzen die alle runter. Das sind alle nur noch 700. Dann klingt jede Tonart gleich. Ne? Also es gibt keine großen Unterschiede zwischen denen. Und zwar gleich falsch. So, das ist so. Und früher, zur Barockzeit, da gab es noch einen Werkmeister, der Dreistimmung vorgeschlagen hat. Und da sind noch nicht alle Quinten moduliert. Darüber hat dann Bach sein wohltemperiertes Klavier gemacht und wollte mal zeigen, Mensch, jetzt können wir plötzlich durch alle 12 Tonarten gehen. Das war ja ein technologischer Fortschritt. Ne? Ich habe mal gelesen, dass die da zum Teil umgestimmt haben, wenn sie jetzt irgendwie wussten, jetzt spielen wir ein Stück in einer anderen Tonalität, die ungünstig ist mit der Stimmung, die wir jetzt gerade drauf haben auf dem Spinett oder so. Das war ja nicht so aufwendig wie auf dem Klavier. Ja, also es gibt auch im wohltemperierten Klavier zum Beispiel in Fis-Dur, Fis-Dur-Fuge, da gibt es auch noch Intervalle, die kommen nicht vor, weil die klingen immer noch zu schlecht. Die kann man immer noch nicht bringen. Und wenn man dann doch mal da spielen will in Fis-Dur, dann muss man es in der Tat umstimmen. Ja. Okay. Das gibt's aber nicht nur, das Problem gibt's nicht nur im Westen. Also, ich habe das in Burma zum Beispiel, da gibt's ein Trommelorchester mit Gongs, das ist Sein Wein. Die haben auch mehrere Stimmungen. Die sind dann, die sind zwischen unseren Stimmungen angesiedelt und die haben dann regelmäßig umgestimmt früher. Also Trommeln. Trommel jetzt. Da gibt es ein ganz, Pat Wayne heißt es, so ein Trommelzirkel. Das ist ganz einzigartig in der Welt. Das sind 21 Trommeln, die gestimmt sind. Aha, okay. Ganz mit so, macht man so eine Paste drauf, damit man das stimmen kann, damit das Obertonspektrum auch ein bisschen hübsch ist. Und dann kann man darauf ganz tolle Melodien spielen. Aber da gibt es halt auch mehrere Stimmungen. Ja, also die haben das Problem auch, dass man. Und die haben auch Temperaturen dann. Also das, die haben irgendwann, hat Bagan, hat Ayutthaya erobert, also heutiges Thailand im 18. Jahrhundert. Und dann haben die das Ramayana-Epos nach Burma gebracht mit der thailändischen Stimmung. die ist siebentönig äquidistant. Also hat man nur sieben Töne, aber jeder ist gleich weit. Und das fanden die Burmesen ganz toll. Da mussten aber plötzlich die Bama, also die heutigen Burmesen, mussten ihre Trommeln ständig umstimmen, wieder in die neue Stimmung. Und dann haben sie so eine Zwischenstimmung erfunden, dass er sowohl mit der alten als auch mit der thailändischen Stimmung dann spielen kann. Plötzlich gab es wieder eine neue Stimmung, ein neues Tonsystem. Mhm. Schon Wahnsinn. Okay. Also, in Burma hat es, in Kambodscha hat es, die haben auch ein thailändisches Tonsystem, spielen aber manchmal auch mit westlichen Musikern zusammen, klassischen Musikern. Und da haben die sich jetzt auch so ein Zwischensystem überlegt, dass sie sich ständig umstellen müssen. Ne? Das ist dann genau zwischen westlicher und ihrer traditionellen Stimmung. Gut, das ist ja ein Thema, das wir eigentlich auch ansprechen wollten, deine Reisen in die ganze Welt, wo du Field Recordings hieß es früher und jetzt heißt es, hat ja der Begriff Field Recording irgendwie auch noch so ein, ist ja Teil der musikalisch-künstlerischen Arbeit. Also die Begrifflichkeit hat sich so ein bisschen auseinander bewegt oder so, aber wird es immer noch Field Recording genannt jetzt so? Ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Also gemeint ist, du bist hingegangen in verschiedene Länder, in Asien hauptsächlich, und hast da gezielt oder wahrscheinlich gezielt. Ja, manchmal so, manchmal so. Ja. Also man nennt das dann Field Trips sozusagen, das mal, was der Musikethnologe so treibt. Dann geht er halt in den Busch und hofft, dass die Menschen da Musik machen. Man nimmt auch Popmusik auf, gibt es gerade in Burma jetzt fantastische Popmusik, also nicht nur Pop, sondern elektronische Musik, was man sich vorstellen kann. Mhm. Oder in China tut sich unglaublich viel. Ja. Und das ist auch, wie ist es dann, wenn du da hinkommst und hast dein Aufnahmegerät, sind die dann irgendwie so, huch, jetzt spielen wir ganz anders, also ist es für die dann normal oder es bricht da irgendwie eine neue Welt für die rein? Oder? Naja, das ist ja, also es gibt ja heute nicht mehr irgendeine Ethnie, die unentdeckt ist oder die noch nie einen Westler gesehen haben, sondern irgendwo in Burma, im Dschungel, ganz oben, kurz vor der tibetischen Grenze, da gibt es ein besseres Internet als in Hamburg. Das ist kein Witz. Also, auch in Nepal, eine Freundin war da auf 3000 Meter sowas, ne? Da haben sie nicht mehr Steinwüste, die haben halt kein Festnetz. Das heißt, da muss alles über WLAN gehen. Und das ist fantastisch, das Internet da. Ne? Also die sitzen in der letzten Bambushütte, habe ich da Tonstudios da dann auch gefunden. Die haben dann noch einen Generator daneben, sonst haben sie keinen Strom. Und da gibt es auch Bands. Also die haben halt entdeckt, dass man mit Musik dann auch bekannt werden kann. Also ich habe da mal aufgenommen, zum Beispiel jetzt in Nordburma oben in der Hütte, in der Bambushütte, eine Frau, die noch Maultrommel gespielt hat, auch da ziemlich gut bei den Kachin, das ist eine Musikkultur, die gerade auch am Aussterben ist. Es sind Anarchisten bis heute, faszinierend. Ach, das kann man so sagen, das Volk ist praktisch so, oder die Ethnie, oder wie der Begriff ist. Die sind Anarchisten. Die sind immer noch, weil das ist so im Dschungel, da gibt es keinen Staat. Deshalb FSK ist ja bestimmt interessiert. Also die haben kein Geld, die haben keine Pässe, die zahlen keine Steuern. Kein Eigentum oder jetzt? Ja, jeder hat so seine Hütte. Ja, okay. Und wenn die mal gemeinsam ein Problem haben, dann wählen die halt einen Dorfobersten, der kümmert sich dann darum. Und wenn das Problem fertig ist, dann war's das. Dann gibt es halt keinen, der da Chef ist. Das geht gar nicht anders. Man kann keine Straße da hinlegen. Nächstes Monsun wird wieder weggeschwemmt, sowas. Und so leben da noch Millionen von Menschen da. Im Gebiet von Assam, Burma, Laos, auch teilweise in China noch rein, Vietnam runter. Ist ganz schwer zu sagen, wie viele. Und die sind dann autonom von dem, wie sie sich versorgen oder so? Vollkommen. Die haben ein Reisfeld, die haben einen Wasserbüffel, die haben einen Bambushain daneben, damit bauen sie ihre Häuser. Züchten halt Schweine und Hühner, gibt es ja immer noch. Es gibt ein paar Sachen, die müssen sie tauschen. Also Salz zum Beispiel. Das habe ich aus Tibet auch gehört, dass da halt Salz hingebracht wird. Sowas. Aber sonst den Whisky machen sie auch selber. Den Reisschnaps, der gefährlich ist. Ja. Das ist stark. nicht nur stark, sondern auch Gefahr von Lähmungserscheinungen. Und alles, also okay. Die Zigaretten machen sie auch selber. Also das ist, den Tee bauen sie selber an. Da hat jeder so eine Hecke um sich rum. Da ist eine Teehecke. Machen sie ihren eigenen Wahnsinn. Tee. Okay. Ja, ja, das ist faszinierend, das zu sehen. Ja. Das, und wie kommunizierst du mit den... Ja, das ist, wie gesagt, also in diese, ich habe da eine Frau aufgenommen, die da noch ihr Maultrommel gespielt hat und noch ein paar andere Instrumente, die Lieder haben. Und dann kam eine Nachbarin vorbei von der nächsten Bambushütte, die sind ein bisschen verstreut. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass der Sohn dieser Nachbarin, das ist einer der berühmtesten Heavy-Metal-Gitarristen, Burmas. Ach so, okay. Der hat auch eine eigene Spieltechnik. Das ist, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, leider. Ich habe den auch später dann in Yangon getroffen. Und der macht auch Tourneen dann nach Malaysia und sowas. Das ist alles ums Eck. Das ist so, derart global heutzutage. Das ist faszinierend. Ja, weil ich kenne so Diskussionen, die kennst du wahrscheinlich, oder kennst du vielleicht auch, sozusagen im Rahmen der postkolonialen Studies. Mhm. Also so praktisch, dass jetzt bei so in Field Recordings da was weggenommen wird und dass praktisch dann sozusagen der reiche Westen oder der Appropriierter nimmt denen sozusagen die Kultur weg oder verwendet sie dann zu eigenen Zwecken. Und den Vorwurf, ich weiß nicht, ob du dem auch dann begegnet bist oder ob es da Diskussionen drüber gibt oder überhaupt. Also jetzt bei den Kachin, die sind Gott froh, wenn ihnen jemand ihre Musik aufnimmt und die in die Welt verbreitet, weil da ist halt 62 Bürgerkrieg und die sind da immer noch am Kämpfen und es gibt, also das, man darf da eigentlich nicht hinreisen heutzutage. Gab es auch Tote, da, als ich da war. War schon mehrfach da, und da ist die Brücke wieder gesprengt oder sowas. Also, das ist nicht schön. Da gibt's, es war vor Syrien war das der größte Einsatz des UNHCR-Flüchtlingshilfswerks. Da gibt es 100.000 Flüchtlinge in 60 Camps. Bin dann auch mit den UNHCR-Leuten eine Zeit lang rumgezogen und das ist alles nicht schön. Und das sind religiöse oder was sind das für Gründe, die da so? Das hat mit der Geschichte Burmas zu tun. Die Burma ist ja unabhängig geworden nach dem Zweiten Weltkrieg und Aung San hat dann den Ethnien versprochen, wir machen ein Land und ihr dürft euch dann Anfang der 60er entscheiden, ob ihr mit dabei bleiben wollt oder nicht. Und diese Entscheidung wurde ihnen dann nicht gewährt, sondern man hat das dann zwangskollektiviert. Also. Und da sind dann sehr viele Ethnien aufgestanden, also nicht nur die Kachin, sondern auch die Karen zum Beispiel, waren wahrscheinlich noch am stärksten in Richtung in den Bergen Richtung Thailand, auch andere Ethnien, die. Also die wollen unabhängig sein oder? Ja, die wollen oder unabhängig sein. So halb autonom oder? Nein, die wollen einfach unabhängig richtig, sein. Die richtig unabhängig. Ruhe haben, ja. Ja, das bei den Kachin ist oben so, dass die sind sehr reich. Ja, die haben in den Bergen gibt's viel Jade. Das wollen die Chinesen haben. Und da gibt es viel Wasser, da kann man also Staudämme bauen. Da gibt es also ein Staudammprojekt, das China immer wieder haben will und das bisher immer abgewendet wurde. Und das wird natürlich von Aung San Suu Kyi und der Regierung immer wieder aufs Tablett gebracht. Ach so. Das ist, die will das eigentlich, weil damit das Land reicher wird, ja. Insgesamt oder was? Ja, also das, die steht da zwischen den Fronten. Das ist, also die wird da sehr kritisch gesehen, auch im Land, aber das ist eine unglaublich komplizierte politische Gemengelage. Zurzeit haben sie wieder einen Friedensvertrag versucht, das hat wieder nicht funktioniert. Deswegen, weil die Militärs sich im Parlament, ich glaube, ein Drittel der Sitze erstmal gesichert haben. Ja, die haben da auf jeden Fall die Mehrheit immer. So. Ja, das haben sie gedacht. Okay, bei der nächsten Wahl haben sie einmal, was machen wir einmal, demokratische Wahl. Und wir kriegen auf jeden Fall dann die Mehrheit. Und dann hat Aung San, Suu Kyi, also Aung San ist der Staatsgründer Burmas und ist ihre Tochter, seine Tochter gewesen. Also Suu Kyi ist dann noch so eine Ehrenbezeichnung für eine ältere Dame. Die hat dann mit 90% gewonnen und das war für die Militärs völlig unvorstellbar und plötzlich hat sie regiert. Und deswegen versuchen die Militärs alles um zu diskreditieren und dann gibt es plötzlich Blockaden in Bürgerkriegsregionen, dass das Militär Dinge absperrt oder kein Benzin mehr liefert und so, und damit die Leute das dann wieder Aung San Suu Kyi in die Schuhe Ach so, schieben. Okay, und okay. Also es ist unglaublich kompliziert. Ja, die Kachin, die haben jetzt ein eigenes Parlament, da haben die aber nicht ihr, die Bürger, Kachin, die Kachin-Bürger, haben nicht die Kachin-Partei gewählt, sondern die von Aung San Suu Kyi, die, was natürlich die Kachin Independent Army dann wieder sehr frustriert hat. Und es ist ein Vielvölkerstaat und ist wie in vielen südostasiatischen Staaten ganz schwer unter Kontrolle zu kriegen. Mhm. Wie in Indonesien, China. Aber so wie du es geschildert hast, also bei den sozusagen Anarchisten, irgendwie können sie auch ihr Leben organisieren und das ist jetzt nicht das totale Chaos, was da ausgebrochen ist. Nein, das ist, die hatten Probleme, also dann die waren Teil des Goldenen Dreiecks, nicht ganz zentral, aber fast da in der Ecke. Und deswegen haben die da das eigentliche Drogen, man haben Drogenprobleme da, also vor allem junge Männer nehmen dann da Drogen, die sehen natürlich aus, sie schauen auf ihr Handy und sehen, wie bunt die Welt ist und dann schauen sie sich ihre Bambushütte an und finden, dass die anders aussieht. Das ist, okay. Und das ist nicht so toll für sie. Dann. Genau, dann wollen die natürlich weg. Die sind oben missioniert worden, christlich missioniert worden und deswegen, die machen das ja geschickt, sind Baptisten, die von Amerika bezahlt werden und dann werden die immer so, die junge Kachin werden dann für ein, zwei Jahre zur Bible School in den Süden geschickt. Ach so, auch da, das ist ja weltweit natürlich, irgendwie so. Ja. Und das finden die natürlich toll, weil dann lernen die halt Englisch und Musik. Und deswegen können die da alle toll vierstimmig singen. Und haben Bands, wo die dann auch, Bands aufgenommen, mit Gitarre und so, und die haben ihre eigenen Songs komponiert. Mullah Shidi zum Beispiel, ein kleines Dorf da oben in Potau. Und da singen die vierstimmig, astrein, vierstimmigen Männergesang. Ne? So wie, was, nicht wie Dur so ein bisschen, aber so ja, Ballad-Style und sowas. Hm. Das haben die alles in der Bible School gelernt. Ja, ja. Also davon bist du überzeugt. Nein, das haben die mir da erzählt. Haben die selber sowas. Ja, ja, sowas. Also auch deswegen sind viele berühmte Gitarristen auch oder Musiker in Burma sind alles Christen. Also die Burmesen sind ja mal hauptsächlich Buddhisten. Ne? Und die Christen sind da in der Minderheit, aber von den Musikern sind die meisten Christen, weil die haben halt da in der Bible School, haben die da so, haben die gelernt, wie das mit der Musik geht. Ne? Und vermischen dann, aber das ist unglaublich spannend heutzutage, vermischen dann die lokalen musikalischen Ethnien, was sie dann so gelernt haben, auch Lyrik, Textlichkeit, so Correspondence-Geschichten, Maultrommel-Sachen, was vermischen die halt dann mit moderner Programmierung. Da haben wir auch All in the Box, haben einen Laptop und machen damit eben Musik. Ach so, okay. Und da passieren super coole Sachen. Ganz toll. Also in ganz Südostasien eigentlich. Das halte ich für eine der interessantesten Musikstile, die es heute gibt. Also dann ist die Befürchtung, die Stockhausen, glaube ich, 84 hatte, dass sozusagen die ganzen ethnischen und was weiß ich, ganz lokalen, ganz kleinen Musikkulturen völlig verschwinden werden. Ist sie berechtigt gewesen oder wie würdest du das so? Ja, das hat sich völlig gewandelt. Es ist interessant gerade. Also man kann es nicht sagen, dass die weg sind, kann man nicht sagen. Nee. Das ist, die machen neue traditionelles Zeug, aber natürlich wollen die dann westlich werden. Und die Musikgeschichte hat sich immer entwickelt. Also das, was für damals traditionell war, war ja auch neu. 20 Jahre davor haben die auch wieder andere Musik gemacht. Aber die wollen, das hat manchmal auch was Politisches, ja? Dass sie dann, also die wollen mir dann ihre Musik zeigen, auch in anderen, in Laos oder in China zum Beispiel, dann will die jetzt momentan die chinesische Regierung will eben zeigen, wie toll China ist. Die Seidenstraße ist ja eine Einbahnstraße, soll auch kulturell sein, also kriegen wir da, können wir da hinfahren, ganz tolle Sachen präsentiert. Dann wollen die aber natürlich auch ihre lokalen Ethnien zeigen, um zu zeigen, wir schützen die, wir wahren die und wir respektieren die und deswegen sollen die, werden ja auch unterstützt von der chinesischen Regierung, sollen ihre Musik weitermachen. Okay. Und ich habe ein ganz interessantes, es war eine Vorführung in Yangon auf dem Marktplatz da, so eine Art Touri-Vorführung, wobei die Touristen waren alles Chinesen, da gibt es eigentlich noch fast keine westlichen Touristen. Oder japanische oder so. Und die haben so einen Tanz und da spielen sie ihre traditionellen Instrumente dazu und war auf so einer Bühne. Und da war das vorbei, haben sie so eine Techno-Musik dann im Hintergrund gespielt, was nicht fürchterlich war, mit so einer Videoleinwand. Aber die Leute auf der Bühne, die Musiker, haben tapfer ihre Musik weitergespielt und haben da weiter getanzt. Also und auch ihren Rhythmus behalten und sowas. Das war echt faszinierend zu sagen. Okay. Also die stehen zu ihrer Musik, sagen, es ist unsere Musik. Und natürlich müssen die das dann da vorführen, weil die chinesische Regierung das so will. Wenn die Partei das beschließt, hat das zu geschehen. Aber die wollen das auch. Und die wollen das beibehalten. Mhm. Und das, ja, es hat natürlich immer die Gefahr, also wenn es dann so, also ich stelle mir das dann so ein bisschen, ich kenne es nur aus Film, dass man fährt in irgendein Indianerreservat in den USA und dann machen die auf Indianer und so. Das ist ja dann auch keine Musik mehr, die so eine direkte Entwicklung oder die eine Entwicklung macht. Also das ist dann irgendwie auch so ein lebendiges, also leibhaftiges Museum, so quasi. So ein bisschen wie die Vielvölkerschau, die es mal irgendwie im Hagen begab. Also jetzt sehen wir den Indianer und der sieht so aus. Also das ist ja auch eine Form von Verarschung eigentlich im Endeffekt. Ja, das gibt's auch. Also zum Beispiel in Dali gab's so ein staatliches Folkloreorchester. Aber das, als wir da waren, ich war mit Stefanie Gerner da, meine Frau, da gab es gar nicht mehr. Da gab es noch ein Foto davon, das sah auch fürchterlich aus. Das ist, und keiner fand das gut und alle fanden das furchtbar. Und die haben sich, glaube ich, also die sollten, die waren staatlich finanziert. Aber es gibt auch noch in Lijiang, das sind so ein bisschen im Norden von Yunnan. Yunnan ist die südwestliche Provinz, südwestlichste Provinz Chinas, grenzt eben an Burma, deswegen hat mich das interessiert. Die sind die Nashi, die Ethnie der Nashi, haben so eine alte Trading Route hoch nach Tibet. Die haben da immer den Tee hochgebracht für ihren Buttertee. Ne? Ja, ja, genau. Haben dann da die Pferde zurückgebracht. Ja? Tibet haben die Pferde gezüchtet. Und die haben so ein altes Orchester, das ist staatlich gefördert. Und die behaupten, dass sie noch alte Musik machen aus der Zeit Kublai Khans. Der kam da über den Yangtze mit seiner Truppen und hat da dann Südwesten Chinas erobert. Und das ist gruselig. Also das ist genauso, muss ich das vorstellen. Ein großes Theater das Spiel. Das ist die Musik der Three Olds, Old Instruments, Old People, Old Tunes. Und die haben einen Altersdurchschnitt von 90 oder so, keine Ahnung. Das ist, ja, also, kann ja trotzdem gut sein, weiß man nicht. Ja, oder? Ist es aber nicht. Also nee. Das ich habe das auf meiner Vimeo-Seite, da kann man sich die Videos davon haben. Ich habe sie tapfer alle aufgenommen. Aber spielt es denn für die Leute, die da leben, noch eine Rolle sozusagen? Dieses Orchester nicht, aber die anderen Sachen ja. Ja? Also die hören das gern, das ist für die irgendwie Teil ihrer... Teilweise ja, teilweise nein. Also da oben bei den Burmesen zum Beispiel, die singen alle unglaublich viel. Und man sitzt in irgendeiner Bambushütte da des Weges und dann kommt ein Ochsen gespannt vorbei mit einem Karren hinten drauf und da sitzen zwei junge Leute und singen Call and Response, ihre Lieder. Das machen die immer noch. Ne? Aber vieles davon stirbt aus, vieles davon wird übernommen in Popmusik, anderes wird staatlich versucht zu erhalten und alle finden es furchtbar, gibt's auch. Es gibt alle. Ja, aber es ist nicht tot zu kriegen. Also man hat auch schon in den 90ern gedacht, dass wir dann lokalen Ethnien und ihre Musik, das wird immer bleiben. Ja, das wäre ja auch nicht schlecht. Ich denke ja auch, es gibt ja auch so eine Diversifizierung, auch wenn in der Umgebung, wo man sich selber umguckt, kann man ja auch sagen, also als ich anfing, irgendwie die Sendung zu machen, vor gut 20 Jahren ungefähr, dachte ich, so nach 10 Jahren nach 10 Jahren dachte ich dann, jetzt kenne ich eigentlich irgendwie, Hamburg ist ja klar nicht so die kleinste Stadt, aber auch nicht so groß. Es gibt nicht so viele Leute, die improvisieren, das kenne ich eigentlich alle. Oder dann gibt es immer wieder welche, die ich überhaupt nicht kenne, also die dann irgendwie und das auch schon 5 Jahre machen und einen ganz eigenen Sound haben und so. Also das gibt's ja auch hier. Ne? Oder die verschiedenen Richtungen in der Popmusik oder in der komponierten Musik ja sowieso, okay, das wird vielleicht anders wahrgenommen, aber oder hat andere Kanäle, wo es wahrgenommen wird. Oder gut, aber was du schon beschreibst, also man, dieses Singen, das ist hier relativ selten. Ne? Ja, das. Also ja, wenn du auf der Straße singst, fällt du schon auf und das ist dann komisch. Und manche denken sich irgendwas, was ist mit denen los? Das ist wahr, ja. Das ist auch Trinklieder sind da auch sehr, sehr, sehr viele. Was halt. Aber mit der elektronischen Musik, also wir haben ja so ein Archiv von dem, oder wir haben ein Archiv am Institut, mehrere, das sind allem historische Aufnahmen aus den 10er bis 30er Jahren, die damals auch schon in Hamburg waren, als die Uni Hamburg noch nicht gab. Die hat jetzt gerade 100-jähriges Bestehen und unsere Archive waren vom Phonetischen Institut, haben wir die übernommen, Heinitz-Sammlung zum Beispiel aus afrikanischer Musik und dann den Kairo-Kongress von 32. Da haben wir jetzt noch neuere Sammlungen, das, was wir so sammeln in aller Welt. Und wir haben da im Music Information Retrieval System, das wird also automatisch vom Computer analysiert, nach Klangfarbe, Rhythmus und so weiter. Und haben da eine künstliche Intelligenz, die das dann sortiert. Die versucht, Ähnlichkeiten festzustellen, so ein neuronales Netz, selbstorganisierende Karte, die das dann sortiert. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das haben wir jetzt einigermaßen aufgestellt, das funktioniert jetzt, wird immer noch besser, ist auch schon online, kann sich jeder anhören, da kann jeder reinklicken, auch seine eigenen Sachen hochspielen. Und da wollte ich jetzt auch mal Musik, also elektronische Musik, frei improvisierte Musik, experimentelle Musik aus aller Welt mal drauf spielen und dann mal gucken, ob es nicht vielleicht doch noch Cluster gibt, dass man eben hört, dass diese experimentelle Musik dann aus China kommt oder aus der Türkei oder aus dem Iran. Da bin ich mal gespannt, wie das... Vielleicht hören wir jetzt gleich nochmal Musik und sprechen dann gleich nochmal, das ist ja eigentlich eins der wichtigen Themen, das wir heute auch ansprechen wollten, worüber du gerade sprachst. Ja. Jetzt sind wir bei Drag 5, können auch springen. Mir ist mir egal, das ist, ich bin das We Do Requests. Thank you. Gut, wir hörten gerade was. Ein Stück von der CD Tonal Partials von Rolf Wader. Eingespielt und programmiert in dem Fall, kann man beides auf jeden Fall sagen. Wüscht, ja, ja. Das war gerade ein persischer Makam, der Makam Husseini, den ich da als Tonsystem programmiert habe. Und der unterscheidet sich natürlich von der reinen Stimmung, die wir haben. Und deswegen klang das vielleicht für reine, reingestimmte Ohren schief. Reingestimmte Ohren. Okay, die reingestimmten Ohren können sich theoretisch auch melden. Wir haben hier auch ein Telefon im Studio, falls Interesse besteht, nachfragen. Und Rolf wird dann vielleicht auch auf jeden Fall dazu Auskunft geben, selbstverständlich, wenn es da Fragen gibt. Und Gut, wir waren gerade bei dem Thema Computer. Wie heißt das? COMSA heißt das. Computergestützte Tonträgerarchivierung. Das ist ja so ein Projekt, das du vorher angesprochen hast, wo wir die zwei Tracks gehört haben. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, genau, das meine ich damit. Ja, weil die Musikethnologie, es ist ja eigentlich jede Ethnie schon mal aufgenommen und es ist eigentlich heute, wenn man als Musikethnologe jetzt durch die Welt fährt, da sagt ja jeder, ach, da war ich auch schon mal und hat schon mal einen Track davon oder das sind natürlich nicht wirklich gut aufgenommen und sie muss natürlich auch die Leute interviewen und Metadaten oder was. Aber heute ist es natürlich viel interessanter, die Musik dann nachher zu analysieren und dann zu vergleichen mit anderer Musik. Und das sind natürlich heute riesige Datenbanken, die es da gibt, Musik, es gibt ja unendlich viele Aufnahmen und die kann man ja nicht alle per Hand analysieren und deswegen ist die Idee, dass man das den Computer machen lässt. Und wenn die dann analysiert sind, nach Melodien, Rhythmen, Klangfarben und so weiter, dann möchte man die natürlich vergleichen, sortieren und wir haben dann eine künstliche Intelligenz, die da versucht, das in eine zweidimensionale Karte zu bringen und je nach der Fragestellung, die man hat, dann so eine Sortierung vorzunehmen, eine Clusterung. Mhm. Ja, die Karte, die hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich da nicht so ganz schlau draus wurde. Da fehlt noch die Anleitung. Ich kann es ja nur mal so ein bisschen beschreiben. Man kann sich das auch nachgucken übrigens, falls jemand gerade in der Nähe seines Computers sitzt. Ich habe das verlinkt auf der Klingding-Seite, also www.hierunddaa.de/klingding.html ist die Sendung angekündigt unter Klingding. Das links ist so ein Menüpunkt und da ist der Link zu der Homepage von Rolf Bader und da ist dann unter, wo ist denn das? Ethnologie, glaube ich, ist der Menüpunkt. Muss gerade mal gucken. Ja, genau, unter Ethnology ist der Menüpunkt Computational Phonogram Archiving, kurz abgekürzt COMSA. Und wenn man da reinklickt, dann kommt man auf dieses eben beschriebene Seite, wobei mir ist nicht so ganz klar, ich habe mich da mit Passwort, man muss sich da irgendwie mit Passwort anmelden. Ja, das müssen wir leider machen aus Urheberrechtsgründen. Also wenn man sich da anmeldet, dann stimmt man zu, dass man das Ganze nur zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen wird. Hm. Dass man also jetzt dann nicht den fetten Reibach damit macht oder so. Und deswegen müssen wir leider das Passwort, aber das geht automatisch. Man vergibt sich ein Passwort, kann man sofort rein. Ja, ist auch nicht so schwierig. Hm. Und dann also ist das Fenster praktisch dann so aufgebaut, dass dann links so ein Quadrat ist, das so verschiedene Farben hat. Es sieht fast für mich, sah es zuerst so aus, so ein bisschen wie so warme Bildfotografien, also was man sieht. Es gibt so rote, rot-gelbe Flecken, dann blau, dann grün und dann die ganzen Schattierungen und Übergänge. Zuerst dachte ich, ist das jetzt irgendwie eine abstrakte Landkarte oder was ist denn das jetzt irgendwie so, aber ist es nicht so. Doch, also es ist eben so, dass das ist wie ein Schnitt durchs Gehirn, könnte man sagen. Das besteht aus vielen einzelnen Punkten, die dann hier zu einer Farbigkeit zusammengemacht sind. Und man kann sich vorstellen, dass jeder Punkt ein Neuron ist im Gehirn. Und diese Karte ist erstmal am Anfang blank und man hat dann so und so viele Musikstücke und die spielt man dieser Karte vor. Man gibt die immer wieder rein und die Karte lernt dann diese Musikstücke. Und so wie wenn man jetzt Musik hört, dann ist es ja auch so, dass man sich so langsam beginnt zu orientieren, merkt man, ach ja, das ist ähnlich wie die und sowas, das sortiere ich dahin. Und so lernt diese Karte selbst und organisiert sich dann selbst, solange bis die ein Abbild von dieser Musik hat. Und dieses Abbild wird dann so dargestellt, dass man dann Musikstücke hat, die nebeneinander liegen und andere, die eben auf der anderen Seite der Karte sind. Und die Farbigkeit, die im Hintergrund ist, sagt dann, wie nah sich diese zwei Stücke sind, die dann nebeneinander sind. Also es ist nicht immer so, dass zwei Stücke, die jetzt den gleichen Abstand haben, auch die gleiche sich gleich nah sind, sondern es muss eben auf derselben Farbigkeit liegen. Das ist ein Versuch, das zu sortieren, der anders ist als andere das machen. Man könnte ja einfach sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen wissen, also diese genau dieselben Melodien rausfinden oder sagen wir, machen jetzt nur Klangfarben und sortieren das einfach nach Klangfarben. Das wäre, denke ich, langweilig, weil wenn man jetzt zum Beispiel nach Musikinstrumenten sucht, dann sind die schon in den Metadaten. Man hat ja Musikstücke aufgenommen und dann sagt man natürlich, wer hat die gespielt, wo wurden die gespielt, welche Musikinstrumente kommen vor und so weiter. Das sind die Metadaten dann, das sind einfach nur Textfelder, die man eingibt. Und da könnte man das ja nach denen schon suchen. Sondern unser Ansatz ist, dass man das versucht, so strukturieren, wie das ein Mensch hören würde. Weil wir wollen vermeiden, dass wir dann in Genres abgleiten, ne? Dass wir dann sagen, das ist jetzt Rock und das ist Pop und so. Damit hat jeder Musiker immer Schwierigkeiten. Was ist man denn jetzt? Keiner will sich da sortieren. Das macht ja auch Sinn, dass man das eben nicht tut, sondern dass man feststellt, das ist ein Kontinuum von Musikstücken und die gehen ineinander über. Und man kann dann in der Karte nachher sehen, was die Gründe dafür sind, warum diese Karte das jetzt so sortiert hat, warum dieses künstliche Gehirn das so sortiert hat. Und wenn man dann sich mit dieser Karte beschäftigt, man kann ja rüberziehen, kann die Musikstücke sich anhören, die dann nebeneinander sind, kann auch kurz in die Metadaten schauen, dann beginnt man zu verstehen, warum da Ähnlichkeiten sind. Und häufig findet man dann plötzlich Ähnlichkeiten, auf die wäre man gar nicht so gekommen, wenn man die Musikstücke gehört hat. Und dann beginnt es Sinn zu machen. Also wenn das irgendwas uns sagt, was wir eh schon gewusst hätten, dann wäre das natürlich langweilig. Mhm. Sondern die Idee ist, dass das auf eine Art sortiert, die in der Tat da ist, vielleicht irgendwelche Geschichtlichkeiten feststellt, Ähnlichkeiten der Ethnien untereinander, die man so gar nicht gesehen hätte. Das ist der Witz. Und das kann natürlich dieses System deswegen, weil das ganz schnell ist. Wenn wir jetzt das per Hand machen würden, können wir diese riesigen Datenmengen können wir gar nicht verarbeiten. Das ging alles gar nicht. Und ist es jetzt sozusagen eine Programmierung, die ihr nur in Hamburg jetzt entwickelt habt, oder war das so eine Zusammenarbeit mit anderen musikwissenschaftlichen Instituten in der Welt, oder? Also das haben wir jetzt hier für uns gemacht, aber wir haben auch ein Symposium dazu gemacht, wo wir andere Leute, die sowas auch machen, natürlich eingeladen haben, haben da diskutiert, wie sollte man sowas machen. Das gibt es verschiedene Ansätze. Die meisten machen aber bisher nur die Analyse und machen jetzt keine künstliche Intelligenz, um das dann zu sortieren. Das ist angedacht, auch in Barcelona zum Beispiel gibt es eine Gruppe, in Paris gibt es eine, es gibt noch ein paar andere. Aber bisher, soweit wir das wissen, sind wir die Einzigen, die das jetzt so automatisiert mit großen Datenbanken dann in der künstlichen Intelligenz sortieren. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze, alles sind alle interessant. Jeder macht es ein bisschen anders, hat einen anderen Fokus auf eine bestimmte Musikrichtung oder auf eine ganz bestimmte Fragestellung. Und wir wollen das aber möglichst musikalisch halten. Also es gibt Gruppen, die sehr aus der Signalverarbeitung kommen, Ingenieure, die halt sehr gut programmieren können und sich mit digitalen Signalen auskennen. Die haben dann oftmals keine so interessanten Fragestellungen. Die wollen dann ein ganz klares Problem haben, sagen, also die suchen nach einer Ground Truth, heißt es dann da. Also die müssen erstmal vorher wissen, was ist da drin, und das sollen sie dann mit Mitteln der Signalverarbeitung rausfinden. Ja, also wenn man vorher natürlich schon weiß, okay, die sollten sich so und so sortieren, dann ist es eine Ingenieursaufgabe, dass das dann der Computer automatisch hinkriegt. Ja. Mhm. Das ist aber musikwissenschaftlich und musikalisch einfach unlangweilig. Also, ne? Mhm. Ich weiß es ja schon vorher. Das ist halt das, was man als systematischer Musikwissenschaftler dann kann oder anstrebt, vielleicht im Vergleich zu anderen. Wir sind halt interdisziplinär. Ne? Wir haben sowieso, wir wissen, wie die Musik ist, wir sind als Ethnologen im Feld, wissen also, von was wir da reden, aber wir programmieren auch, wir entwickeln auch neue Algorithmen und so weiter. Ja gut, aber ich meine, jetzt, wenn ich jetzt versuche, mal mir das so vorzustellen, es gibt eine Aufnahme von 1932 von diesem Kairo-Kongress, ja. Und okay, da ist vielleicht noch das Problem auch von der Aufnahmequalität, ja. was da rüberkommt überhaupt so, aber okay, gehen wir mal von aus, die Qualität ist vergleichbar, und dann hört man da, ich weiß, es gab, glaube ich, so einen Fall, wo dann irgendwie einer sagt, ja, irgend so ein in der Musikethnologie gesagt wurde, dieser Makam, das ist irgendwie, glaube ich, der gleiche wie die deutsche Nationalhymne oder so. Und okay. Und wird es dann, theoretisch wird es dann von diesem Programm erkannt? Oder, also wenn die beide jetzt da drin wären? Ja. Also das kommt, also es gibt sehr viele verschiedene Parameter, nach denen man das Ganze durchsuchen kann. Und das ist jetzt auch eine Frage, die wir jetzt momentan haben bei der Programmierung. Was ist die Fragestellung an der Sache? Also man kann natürlich hergehen und sagen, das ist jetzt mein Set von Musikstücken. Die lasse ich jetzt da analysieren mit verschiedensten Parametersets, Klangfarbe, Rhythmus, kann man auch kombinieren. Und dann schaue ich mir das an, dann lerne ich darüber was. Man könnte aber auch andere Fragestellungen machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt genau diese zwei Musikstücke in einem Set von anderen Musikstücken. Und welche Kombination von Parametern, Analyseparametern, liefern mir das, dass diese zwei eben nebeneinander sind? Und dann würde ich lernen, aus diese Parameter sind bei diesen gleich. Also das ist, da ist die Klangfarbe gleich oder das ist eine ganz bestimmte Rhythmik gleich und so. Das sind verschiedene Fragestellungen, die man hat und die wir dann da natürlich implementieren. Also ihr seid ja praktisch noch im, im Starten so. Oder? Nö, starten nicht, aber da sind wir ziemlich weit, aber es wächst ständig. Also wir haben jetzt gerade, wollen eine Kooperation machen mit den Musikinstrumentenmuseen in Deutschland, also da mit Halle zum Beispiel oder hier auch mit dem Musikinstrumentenmuseum in Hamburg natürlich, mit dem Museum für Kunst und Gewerbe in Berlin und so weiter. Da wollen wir dann zum Beispiel, wenn es jetzt um Tasteninstrumente gibt, in Hamburg ist ja die große Cembalo-Sammlung, auch in Halle, die haben viele, haben auch Hammerklaviere dann, aber auch Virginale und mal zu sehen, nach welchen Parametern die klanglich sich entwickelt haben. Was ist sozusagen die Klanggeschichte dieser Musikinstrumente? Und die dann wieder korrelieren mit zum Beispiel der Größe, Instrumente, Bauweise, Baujahr und so weiter. Und das dann mit einzelnen Musikinstrumenten machen, um so eine Organologie zu entwickeln, die sich jetzt, die wirklich am Klang orientiert ist, ne? Nicht nur an Äußerlichkeiten. Ja, das hört sich spannend an. Ja, das okay. Also, das ist, ich fand es immer schade, wenn man jetzt so einen Katalog sich anschaut, wo Musikinstrumente gesammelt werden, alte Flöten oder so. Da lerne ich dann viel über, ne, wer hat es gebaut und wann wird die und sowas. Aber wie klingen die denn? Ne? Und warum klingen die dann so? Also, da fehlt die Akustik, da fehlt, ne, da fehlt der Sound dazu. Das ist ja, Musikinstrumente spielt man ja ganz gerne mal so, ne? Wenn sie noch gehen, ja. Oh ja, wenn man sie spielen darf. Genau. Das ist jetzt eine Herausforderung, die auch jetzt erst möglich ist. Weil jetzt sind die Computer schnell genug, die Algorithmen sind da. Und das ist jetzt total spannend, das zu machen momentan. Und das geht ja, ich meine, vorstellbar ist ja auch, dass es noch weitergeht. Also, soweit ich weiß, ist zum Teil schon so ein Problem, dass so frühe elektronische Kompositionen von Stockhausen kaum mehr aufgeführt werden können, weil der, was weiß ich, diese Elektronik nicht mehr da ist, die er verwendet hat oder so. Und man kann die dann vielleicht simulieren oder das wird ja auch viel gemacht, also dass, was weiß ich, da keine Marshall-Box mehr steht, sondern eine simulierte Marshall-Box und die klingt dann so oder soll so klingen wie die Marshall-Box. Ob es dann so ist, ist noch die Frage. Und da ist ja auch praktisch dann so eine Entwicklung, die noch gar nicht so erfasst ist. Also es ist ja vieles auch vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so absichtlich. Also, dass jemand gesagt hat, ich will, dass da die Bässe fetter klingen oder und schraubt doch da noch ein paar Transistoren so zusammen, dass es dann geht oder so. So ist es ja nicht unbedingt, sondern das ist dann irgendwann da und dann klingt es eben so. Und die Leute, die damit was machen wollen, also die Musikerinnen und Musiker, die machen dann damit was. Okay. Ja, also das ist ein Bereich von Physical Modeling, das machen wir auch seit vielen Jahren, dass man die Musikinstrumente geometrisch in den Computer eingibt und dann die mathematischen Gleichungen, die Schwingungen verursachen, ne? Das schwingt ja vor sich hin, dass man die dann implementiert und dann einen Sound rauskriegt. Das ist so eine Art Synthesizer, aber jetzt nicht die klassischen Synthesemethoden hat, Additive, Subtraktive und so eine FM-Synthese, was man so im normalen Synthesizer hat, sondern wirklich die Geometrie des Musikinstruments nimmt und es dann realisiert. Also da haben wir mehrere Projekte, auch wir haben auch eine Software, die kann man sich runterladen für Gitarren, haben wir so und so viele Gitarren vermessen und haben die dann, da kann man auch seine Gitarre selbst zusammenbauen und kann sich dann anhören, wie würde es klingen, wenn man die so bauen würde. Ja. oder Klavier, mit Klavierbauern zusammengearbeitet und sowas. Und das würde man in so einem Archiv eben auch mit einbauen können. Das ist Zukunftsmusik noch, extrem kompliziert. Aber da ist dann sozusagen eine Zukunftsvision, dass wenn man jetzt zum Beispiel als Musikethnologe im Feld ist oder wenn man auch hier ist, dass man mit seinem Handy das Musikinstrument filmt und gleichzeitig mit dem Mikrofon im Handy aufnimmt, wenn man es spielt, eine Gitarre zum Beispiel, da muss man es halt sehr häufig zupfen. Und dann würde das dieses Video wird dann zusammengebaut zu einem 3D-Modell des Musikinstruments und die Abstrahlung des Klangs würde dann rekonstruiert, wie hat das Musikinstrument geschwungen in dem Augenblick, als es das abgestellt hat. Und wenn wir diese 3D-Geometrie haben, dann könnte man die zerlegen, sag mal in der Gitarre, da gibt es Decke, Boden, Sager und so weiter und die dann mit diesen Algorithmen, dem Physical Modeling Algorithmus, dann wieder zu Musik machen. Und wenn man das mit sehr vielen Instrumenten gemacht hat und in so ein Archiv dann reingibt, dann könnte dieses Gehirn, könnte diese vielen Instrumente lernen und würde aber nicht nur den Sound lernen, sondern wüsste auch die Geometrie dazu. Und dann könnte man sagen, das so lösen, dass nachher, was ich ein Instrumentenbauer, ein Gitarrenbauer sagt, okay, ich möchte eine Gitarre bauen, die klingt so und so. Wie müsste ich die denn bauen, damit sie so klingt? Ne? Und momentan ist es ja so, dass man als Gitarrenbauer, man schraubt die Kiste zusammen und dann hört man sich nachher an, wie es klingt. Ja? Man hat natürlich eine Hoffnung, man hat so ein paar Ideen, was man da machen müsste, aber das ist Try and Error. Ne? Und so eine Software, so eine Intelligenz könnte dann nachher sagen, ja, baue sie doch genau so, sagen, das, so wird sie auch nachher klingen. Aber das ist sehr, sehr aufwendig und da müssen wir erst noch die Gelder bekommen, okay, viele Menschen anzustellen, die sich den Tag damit. Da braucht man auch große Teams, um sowas zu machen. Das ist wahnsinnig aufwendig. Okay. Aber gibt es denn so Anfragen, also von Instrumentenbauern, was weiß ich, es gab ja diesen Fall, glaube ich, von den Fagottisten, also von den Fagotten, dass dieses Anblasrohr da irgendwie von so einem, weiß nicht, Strömungsingenieur irgendwie besser. Dass er das besser besser konstruiert hat und auf einmal spricht das Teil leichter an oder irgendwie. Also gibt sowas schon ab und zu. Ja, natürlich. Das ist ein Thema für sich, das wenn jetzt Instrumentenbauer zuhören, dann muss ich vorsichtig sein. Also es gibt da ist es unterschiedlich in Bezug auf das Instrument. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Gitarrenbauer und Geigenbauer. Es gibt nur ganz wenige Klavierbauer. Klavier zu bauen dauert ein ganzes Jahr, bis man es gebaut hat. Das ist riesig aufwendig. Wir haben mit Steinway, haben wir viel zusammengearbeitet. Mit Gitarrenbauern und Geigenbauern sind Einzelleute, ne, die das machen. Yamaha zum Beispiel, aber hat auch angefragt. Und, die arbeiten auch wieder zusammen mit anderen Leuten. Also die Yamaha dann nicht die Klavier, sondern die Saxophon, Gitarren und so weiter. Das hängt auch von Land zu Land, ist das verschieden, wie viel die machen. Es ist so, dass früher die Instrumentenbauer sehr viel Forschung gemacht haben. Und das haben die so bis in die 70er Jahre rein gemacht. Und das waren so die Hochzeiten des Instrumentenbaus. Mhm. Da haben die ungleich viele Instrumente verkauft. Und da sind die so ein bisschen träge geworden. Und haben gesagt, komm, wir verkaufen so viel, müssen wir jetzt ja nicht mehr in die Forschung gehen. Und inzwischen sind die wieder aufgewacht und haben gesehen, sie müssen besser werden, weil die Konkurrenz inzwischen extrem ist und jetzt sind die wieder sehr interessiert an Forschung und wir haben auch im Institut einen Schalltotenraum, die ganze Messtechnik dazu und machen wir natürlich viel Forschung mit. Ach so, und das war mir gar nicht klar. Also wirklich, bis zu den 70er Jahren war da viel los. Ja. Auch die Technische Bundesanstalt in Braunschweig war offiziell in Deutschland die Anlaufstelle dafür. Gab es den Wogram und den Borg, Ingolf Borg, die da viel Forschung gemacht haben. Die waren einfach staatlich bestellt, für wenn jemand kam, dann sollten die das machen. Und nach der Wende gab es dann eine politische Entscheidung in der Tat, weil es gab auch so ein Institut in der DDR, in Zwota. Und der Gunter Ziegenhals ist da heute noch sehr aktiv, ganz toller Mann. Und dann war eine politische Entscheidung, wir wollen nicht zwei haben, wir wollen nur einen haben. Und dann sind die in Braunschweig sind dann geschlossen worden. Also ist die Abteilung stillgelegt worden. Okay. Natürlich gibt es noch die Technische Bundesanstalt, ist ja klar. Die übrigens von deren erster Präsident Hermann von Helmholtz war. Ja, ja. Okay. Von dem es noch einen legendären Flügel gibt. Der damals mit Steinway hat er der Flügelforschung gemacht. Der vor kurzem wieder aufgetaucht ist im Deutschen Museum. Ja, jetzt, okay. Ja, ganz toll. Also und das ist auch eine andere. Da ging es um die Agraffen ist egal. Und die in Zwota machen auch sozusagen dann die jetzt nicht staatlich bestellte, aber doch so sehr viel mit der Industrie. Ne? Wir machen das auch, aber wir haben jetzt nicht die Ressourcen und das ist auch nicht unser erster Fokus. Aber natürlich arbeiten wir da viel mit denen zusammen. Und Judith Angster in Stuttgart zum Beispiel am Fraunhofer-Institut macht sehr viel Orgelforschung. Er kommt auch aus einer Orgelbaufamilie und hat sehr viel Orgelbauern geholfen. Und da passiert unglaublich viel, weil die Konkurrenz aus China zum Beispiel ist gewaltig. Ja, das wäre gerade im klassischen Gitarrenbau, die stellen halt hervorragende Gitarren her, die eigentlich im Einkauf dann 100 Euro kosten oder so. Ja, die man hier, den Gitarrenbauer hier mindestens für 1000 Euro verkaufen müsste und so. Also der Druck ist gewaltig geworden. Deswegen forschen die jetzt immer. Man konnte früher in Instrumentenladen gehen und ein schlechtes Instrument kaufen. Eine Gitarre, die nicht richtig bunt rein war oder eine Geige, die irgendwie ein furchtbar topfig klang oder sowas. Die Zeiten sind längst vorbei. Die Qualität der Instrumente ist gewaltig gestiegen. Ach so, das kann man sagen. Ja, ja. Ja. Weil der Konkurrenzdruck so unglaublich groß ist. Ach so, okay. Ja, also auch alte Jazzgitarren manchmal. Also Höfner haben ja immer tolle Gitarren geschaut, aber halt auch nicht immer. Wenn man so Vintage aus 50er, 60ern sich anschaut, das denkt man manchmal, gut, okay. Ja, so, ne? Das gibt's heute nicht mehr. Die sind alle einfach, also die Grundqualität ist erstmal erheblich besser als früher. Aber das ist ja nicht unbedingt so ein handwerkliches Phänomen. Also es hat jetzt nicht mit dem Handwerklichen, dass da jetzt akribisch gearbeitet wird, sondern so einfach von der Konstruktion her schon ist das klar. Doch eigentlich schon handwerklich. Ja? Also die Instrumentenbauer sind erstmal Handwerker. Hm. Instrumentenbauer, hoffentlich hört das keiner zu. Also die meisten haben so eine Vorstellung, wie ein Instrument funktioniert, aber die hat mit akustischen Eigenschaften nicht viel zu tun. Ich will es denen nicht leiden. Jeder hat das, viele bauen ja auch tolle Instrumente, aber wenn man sich das anschaut, wie das de facto läuft, ist halt, dass mal die Leute konstruieren und irgendjemand findet dann mal ein Instrument, das im Markt sich ganz toll positioniert, das ist jetzt ein Sound, den jeder haben will, und dann kaufen die anderen das Instrument und bauen das danach. So ist eigentlich so der. Naja, klar. Aber das ist sehr, sehr interessant geworden, auch mit Hybridinstrumenten, dass man da dann, also wir machen sehr viel, wir haben 3D-Drucker und drucken jetzt unsere Instrumente aus. Wir machen da neue Materialien, auch Metamaterialien, die akustische Eigenschaften haben, die es in der Natur gar nicht gibt und so, sind wir gerade am Forschen und bauen da neue Instrumente mit und das machen andere auch. Also das passiert unglaublich viel gerade. Ne? Mhm. Teilweise Hybrid mit elektronischen Sachen, ne? Musikhochschulen machen da viel, dass man oder Piezos einbaut noch, wo sonst früher keine waren. Also, das ist, Junge, überall in der Welt werden da neue Musikinstrumente erfunden. Okay. Naja, weil von manche ist ja schon praktisch da so dieses Bild, oder bei manchen, zumindest wenn man mit Elektronikern spricht, ist bei manchen das Bild so, ja, das Musikinstrument der Zukunft ist der Computer oder so. Mhm. Und, für mich ist es immer so ein Problem, dass das haptisch einfach nur eine Katastrophe ist, ein Computer. Mhm. Du kannst was starten und kannst was abspielen, ja. Und du kannst leiser und lauter machen. Ja. Okay, du kannst natürlich auch noch alles vorprogrammieren, aber dann läuft es halt ab. Das ist ja kein Instrument in dem Sinn jetzt. Ja. Aber das dürfen auch manche nicht hören wahrscheinlich. Gut, du kannst natürlich Interfaces reinbauen, ja. und das machen ja auch viele, dass sie dann mit Sensoren arbeiten und das damit machen. Aber wusste ich gar nicht, dass es da so eine breite Bewegung gibt, jetzt da neue Sachen zu entwickeln. Das ist mal ganz neu. Also es gibt natürlich alle Leute, die machen all in the box und arbeiten mit Samples und Synthesizer und alles und sowas. Also das, was ich da programmiert habe, war mir auch so, die haben die normalen Synthesizer, die es halt gibt, die waren mir dann zu langweilig und das, was ich machen wollte, konnte ich da einfach nicht machen. Dann habe ich eine eigene Software programmiert. Das ist dann auch so ein bisschen wie ein eigenes Instrument bauen. Das ist halt wahnsinnig aufwendig. Ne? Aber da gibt es alles Mögliche. Also gerade wenn wir uns über Musik, neue Musik aus Südostasien unterhalten oder was, da ist das Faszinierende, dass die das sehr gern kombinieren. Ne? Dass die dann auch noch ihre traditionellen Instrumente spielen und dann halt noch einen Computer dazu benutzen oder das samplen und dann wieder verändern. Ne? Und das ist auch von... Ich glaube, das hat sich auch hier im Westen auch ein bisschen verändert, zumindest Garage Band rauskam von Apple. Garage Band, wo plötzlich jeder auf seinem Handy schnell mal so eine Band zusammenbauen konnte. Und dann sind die Leute halt ins Konzert gegangen und dann haben sich gedacht, das kann ich auch. Und dann mussten die Musiker wieder ein bisschen mehr auffahren, zumindest mal ein paar Keyboards mitbringen. und dann halt auch wieder Querflöten mit dazu nehmen oder mal, ne, und eine Gitarre, die man da noch verfremdet. So, also es geht wieder in so Hybridgeschichten, glaube ich. Aber da gibt es. Mal sehen. Gibt natürlich alles. Aber die Forschung an den Musikinstrumenten ist, es gibt ja, wir haben ja Kongresse, ne, als musikalische Akustik, gerade war in Detmold, war die internationale Konferenz ISMA, Musical Acoustics, die ist irre groß geworden, also für unsere Verhältnisse, da waren so 150 Leute vielleicht, als ich da zum ersten Mal war vor 15 Jahren, da saßen da 20 Nasen. Also, ne? Ach so, okay. Also jeder forscht irgendwas in Musikinstrumenten, jeder, aber also erstaunlich viele Leute. Und auf richtig hohem Niveau. Das ist wirklich, eine Zeit lang war das ein bisschen vor der Computerisierung wurde das, waren so die wichtigsten Sachen gefunden, die man finden konnte, wenn man nur analytische Mathematik macht. Aber seitdem da mit Computer analysieren und Physical Modeling machen kann und so, das explodiert. Okay. Wir können ja nochmal einen Track hören. Wir waren ja aber natürlich. Beim achten Track, genau. Wie geht's weiter? Was ist das? Ja, wo können wir den achten nicht von vorne hören? Der ist ja schön. Ja, gut, dann hören wir den von vorne. Ich finde den schön. Das läuft rückwärts. Thank you. Gut, eins deiner Lieblingsstücke, wie ich verstanden habe. Ja, ich mag es sehr. Ja? Also ich höre ja meine eigene Musik. Es gibt ja Leute, die hören das nicht. Gibt es Leute, die nicht ihre eigene Musik nicht gern hören? Ja, Frank Zappa. Mochte sie nicht? Ich glaube, der mochte die schon, aber der hat immer gesagt, er hat sie danach nie wieder angehört. Und seine Plattenfirma hat immer seine Aufnahmen zerstückelt und hat nur einen Teil davon auf die Platte gemacht. Ach so, gemacht. Und dann war und hat er erst Jahre später okay. Hat er das festgestellt. Ja, aber ich kenne das auch von mir. Also wenn ich Aufnahmen habe von Live-Konzerten, dauert es manchmal ein bisschen Zeit, bis ich das wirklich so distanziert hören kann auf so eine andere Art. Ja, das stimmt. Das ist komisches Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob das anderen auch so geht, aber wäre auch mal eine Untersuchung, wie das eigentlich so ist. Oder gut, bei komponierter Musik ist es vielleicht anders, weil man da praktisch immer so dran arbeitet, dass es jetzt so und so und so wird. Und dann kann nachher noch natürlich die Aufnahme schlecht sein und das ist dann ein anderes Thema. Aber bei improvisierter Musik ist es ja, du weißt ja nicht vorher, was jetzt da entsteht, wenn du mit anderen spielst zum Beispiel. Ne? Naja. Ja, aber so, magst du es da nicht hören? Oder? Doch, ich mag schon hören, aber manchmal habe ich eher das Gefühl, ich will es jetzt noch nicht hören, ich will jetzt erstmal irgendwie ein, zwei Wochen warten und dann höre ich mir das an. Also manchmal bin ich dann auch oberkritisch und analysiere jeden kleinen Ton und ist das jetzt irgendwie, muss das jetzt sein oder ist das falsch oder so. Und dann wird es irgendwie komisch, weil die Musik funktioniert ja nicht so. Ja, das ist ein interessantes Thema. Wann ist irgendwas gut und wann es nicht? Das ist Tagesform. Manchmal denken wir, oh Gott, was hast du denn da produziert? Und am nächsten Tag denkst du, meine Güte, wie toll ist das denn? Also, Das, ich habe das irgendwann aufgegeben. Das ist alles Musik und alles hat seine Berechtigung. Können wir auch ein Neues hören und irgendwelchen Krach und manchmal tut er gut. Ja? Und am nächsten Tag will man gar nicht hören. Das ist eigentlich. Ich habe aufgehört, das zu bewerten. Das ist halt alles so, wie es ist. Achso, aber du hörst ja wahrscheinlich auch relativ analytisch, wenn du jetzt so hörst, oder? Ja. Welche Struktur kommt vor? Was weiß ich? Ist es jetzt, wiederholt sich viel? Ist es redundant? Ist es sonst wie? Ja. Wie ist der Klang? Ist das irgendwie dünn, dick? Räumlich oder ist es flach oder ist es eindimensional? Also irgendwie so. Ich habe mich dann neulich erst mit nach einem Konzert irgendwie unterhalten und die meinten dann auch irgendwie so, wieso? Man kann ja auch ganz andere Musik hören, die man vielleicht eigentlich nicht so intellektuell fördernd findet, was ich ja auch finde. Und dann kann man aber auch noch nicht sagen, warum gefällt dir, also mir jetzt diese Musik und dir gefällt vielleicht eine ganz andere Musik. Das muss man ja auch nicht sagen können, das ist ja eigentlich auch egal. Ich finde es interessant, da ich interessiere mich dann für mich selbst. Also, jede Musik ist ein fürchterlich, jeder Musiker ist ein fürchterlicher Narzisst. Achso, das kann man schon mal tun. Also ich räusper mich jetzt, weil ich noch an deiner Nuss elaboriere, die ich gerade genoss. Ja, oder? Also man muss, glaube ich, als Musiker auch Narzisst sein, sonst man präsentiert sich ja auf einer Bühne und das ist ein gewisser Schutz dann auch gegenüber. Okay. Ja, wahrscheinlich muss man, also ist die Frage, wenn man es nicht ist und trotzdem Musiker, was passiert dann eigentlich? Was passiert dann eigentlich? Bescheidene Musiker. Kommt nicht vor. Kommt nicht vor. Wer war das da? Nö, kenne ich nicht. Okay. Ja, aber ich finde es dann, also wie gesagt, ich beobachte mich dann dabei selber. Ich finde es faszinierend, was dann mit mir vorgeht. So geht es jetzt mir. Das geht, ne? Also, dass, wenn man irgendwas komponiert, dieser Kompositionsvorgang ist ja immer ein Kampf um Leben und Tod. Ne? Man möchte es ja richtig machen, überlegt sich, wie ist das hier und wie macht man es da und ist das so, stimmt das und was produziert es und was gibt es einem und so weiter. Und wenn man es dann irgendwann hat und fertig hat und merkt, okay, jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen. Meistens ist es ja nicht so, dass man sagt, jetzt ist das die beste aller möglichen Versionen, sondern mir geht es so, ich merke dann, dieser Kompositionsprozess ist fertig, das ist jetzt ausgereift und dann verliere ich das Interesse dran und dann weiß ich, okay, das ist jetzt fertig. Aber wenn ich es dann danach wieder anhöre, auch dann geht ja wieder ein Prozess los, ne? Wie man das dann findet, ne? Wie man sich selbst reflektiert. Und das finde ich einfach interessant. Ne? Weil das ist auch ein Grund, warum ich jetzt diese Musik da gemacht habe. Ich habe die nirgends so gefunden, aber ich wollte genau, dass es die gibt. Mhm. Weil ich wollte die eigentlich hören, wenn ich nachts über die Autobahn fahre. Das war der Plan. Natürlich fährst du denn so viel nachts auf der Autobahn? Ja, selbstverständlich fahre ich nachts auf der Autobahn. Ich muss ja zu meinem Landgut reiten. Ach so, okay. Ja, und dann, das ist aber dann genau die richtige Musik, die für mich in diesem Augenblick so ist. Das war dann die Motivation. Ich höre dann viel Musik und dann bin ich auf der Autobahn und denke, jetzt will ich das Feeling haben. Sowas. Und möchte genau diesen oder diesen Trip oder was, ne? Wenn man die ganze CD an einem Stück hört und so, das ist ja auch wie ein Tunnel, wenn man da durchgeht. So geht es mir dann. Und dann habe ich die dann gemacht. Und dann funktioniert die in diesem Zusammenhang für mich. Nee, ich habe dann auch manchmal das Gefühl, dass es so, also dass ich nicht so eine fixe Person bin mit so festen Werturteilen. Also das, was weiß ich jetzt, ich gebe ja viel Unterricht, wo ich Klarinettenunterricht und so, dann spiele ich ja ganz einfache Stücke, so die ich kenne und die Schüler kennen und was weiß ich und so. Und da habe ich da praktisch einen ganzen Tag mit so einem, sozusagen, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, aber vielleicht mit so einer bestimmten ästhetischen, bin ich in so einem ästhetischen Feld. Wenn ich dann aber so meine eigene Musik höre, dann bin ich in irgendeinem ganz anderen ästhetischen Feld, also wo ganz andere Elemente vorkommen, kommen, was weiß ich, Texturen vorkommen, schräge sozusagen. Für mich sind es keine schräge, aber für andere vielleicht schräge. Egal, auf jeden Fall Disharmonien und so weiter und sowas, kommt alles drin vor. Und dass ich mag, dass ich dann manchmal durch so eine Übergangsphase gehe, wo ich das dann wieder besser hören kann. Dass es erstmal so auch die Unterschiede besser raushören kann. Also weiß gar nicht, wie ich das, ob es das, also wie wenn man vielleicht wenn sich das Licht ändert und du siehst dann die Farben anders oder was, das ein bisschen dauert und dann siehst du aber erst auch, ah ja, da hinten ist ja noch eine Wand und so. Und das kommt mir beim Hören auch zum Teil so vor, dass es so ein Phänomen gibt. So. Ja, das kenne ich auch, ja, dass man nachher seine Komposition erst so richtig kennenlernt. Dass man plötzlich merkt, was da alles noch drin war, was man am Anfang gar nicht gemerkt hat, was man reingetan hat. Oder dass ich kann mich noch erinnern, dass ich mit also als ich Musikwissenschaft studiert habe, mit Studenten darüber gesprochen habe, was weiß ich, dass sie Free Jazz gehört haben und dass sie, ich blicke überhaupt nicht durch, was sie da machen und es ist irgendwie, der eine spielt das und der andere spielt das und es ist ein Chaos und so. Und ich konnte es gar nicht verstehen, wieso, der spielt das und der spielt hier und das ist, der spielt so harsche Saxophonklänge und der macht so polyrhythmischen Schlagzeug und es kracht dann halt manchmal ein bisschen und so. Und das ist wahrscheinlich einfach auch so ein Training, so eine Form von Training. Ja, also wenn wenn du das machst öfters und dann ist es nicht mehr so undurchhörbar oder so. Ja, natürlich. Ja, musikalische Bildung ist was Wunderbares. Also das Bildung an sich ist was Wunderbares, weil man halt viel mehr Hintergründe erkennt, Zusammenhänge versteht, auf neue Ideen kommt. Ne? Das ist ja, wenn wir uns über Musikethnologie unterhalten, ne? Man spielt da Leuten irgendwas vor, was in afrikanische Amadinda-Musik und sowas. Eine Minute ist es interessant und dann wird es für die Leute langweilig. Aber wenn man sich natürlich in dem Stil auskennt, merkt man, was da alles los ist, was da alles passiert. Das ist ja immer so, ne? Aber das ist ja eine Frage der musikalischen Bildung. Und wenn man halt viel gehört hat, dann kann man das verstehen und man versteht auch, warum die das machen. Und na, man sieht vielleicht auch den Kontext, wie das damals war und die Clubs, in denen das passiert ist. Und dann ist das richtig toll. Das ist schwierig, sich mit Leuten oftmals darüber zu unterhalten, weil viele meinen, nee, ich möchte Musik nicht verstehen, ich möchte das emotional erfahren. Aber natürlich verstehen die Musik. Ne? Wenn es ein Popmusikstück losgeht, dann verstehen die doch, wo ist der Beat. Und die können die Melodie nachsingen. Das ist alles ein Verstehen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das muss man erstmal lernen. Kinder können das ja erstmal noch nicht. Und wenn man in einer anderen Kultur sozialisiert ist, versteht man das auch immer nicht. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss auch diese Musik verstehen. Ne? Man hat die halt auch gelernt und geübt, weil sie jetzt überall rum ist. Und dann hat man natürlich je mehr ästhetischen und auch emotionalen Wert, wenn man mehr versteht. Je weniger man versteht, desto weniger emotionalen Wert hat. Also die Emotion kommt eigentlich erst als Folge des Verstehens. Ah ja, okay. Das ist alles sinnlos, ne? Das ist einfach ein Haufen Sounds, sowas, da hat man keinen emotionalen Bezug dazu, ne? Also der ästhetische Wert ist eigentlich erst da drin, in dem Verstehen. Und je mehr man versteht, das ist manchmal die Angst, dass die Leute sagen, ja, da mache ich mir meine Musik kaputt, wenn ich da zu viel verstehe. Ach so, okay. Oder bestehen, also Musik hat ja häufig eine sehr starke emotionale Konnektivität und ist dann auch, ich will jetzt nicht sagen ideologisch, aber doch so, ich möchte auf gar keinen Fall verstehen, ich möchte in Emotionen schwelgen, aber das kann man erst, wenn man es verstanden hat. Okay. Und je mehr man versteht, desto mehr und interessantere Gefühle, also so geht es mir. Ne? Dann differenziert sich diese Gefühllage, das ist eigentlich ganz wunderbar. Ja gut, ein Faktor ist vielleicht auch, also wie hört man eigentlich Musik? Das ist ja auch die Frage. Ne? Also, höre ich sie nebenbei? Höre ich sie? Nehme ich mir Zeit jetzt zum Musik hören? Die Situation, die du beschrieben hast, ich fahre auf der Autobahn oder ich fahre Auto und höre Musik, ist ja eigentlich für die klassischen Hi-Fi-Hörer Katastrophe. Also du hast das Motorengeräusch, du hast das Autogeräusch, die Anlage ist nicht... High-End In-Ears. Okay. Die Zeiten sind vorbei. Ja? Vier okay. Wege High-End In-Ear zusammen mit einem Hi-Fi-Player. Ach so, okay, das Leben darf man doch gar nicht. Aber egal. Bitte? Ach so, ja, natürlich. Habe ich gehört, dass es so sei. Ja, so, okay, verstehe. Kennen die auch nicht. Ja, nee, also ich mache das nicht, aber die Wirkung kann ja trotzdem da sein. Also es gibt, glaube ich, von Adorno das Zitat, dass man irgendwie, wenn man jetzt ein klassisches Konzert im Radio hört, dass es eigentlich entweder Lärm oder eine Katastrophe ist oder so. Aber das finde ich nicht nur. Also ich finde, es gibt da so und so viele Elemente in der Musik, die da auf jeden Fall rüberkommen, also die da sind, so zu hören sind. Und zum Beispiel so, weil du das gerade angesprochen hast, es gibt Strecken, die ich mit dem Auto zurücklegen muss und dann denke ich manchmal auch, ach, dieses blöde Radio hören, das geht mir jetzt auf den Wecker, das ist nicht etwas gar, aber so andere Sender. Und dann hatte ich mir dann irgendwie so CDs vorbereitet und hörte die an. Und zu meinem Erstaunen ist dann oft so, dass Musik, die ich eigentlich, wo ich so jetzt aus der Distanz dachte, das hörst du nicht gern beim Autofahren, das ist irgendwie anstrengend oder so, und dass es gerade gut war. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Ja. Vielleicht, weil ich dann nicht mit so, mich so viel aufrege über den blöden Verkehr, sondern mit dem Hören mehr beschäftigt bin. Das kann natürlich sein. Das ist ganz schön langweilig häufig. Ja, ja, oder stressig. Und es gibt immer so bestimmte Muster. Der eine muss überholen und der andere lässt es lieber und der andere schläft fast ein und so. Und je nachdem so. Und die Ampeln sind alle so geschaltet, dass du immer bremsen musst oder dass du nie bremsen musst oder je nachdem so. Ja. Und da kannst du dich darüber aufregen. Du kannst aber auch Musik hören. Dann brauchst du dich darüber nicht aufregen. Nein, das ist eine Hörhaltung. Ne? Welche Hörhaltung ist für was? Wenn du Adorno erwähnst, das ist natürlich für ihn eine Katastrophe. Ne? Weil das nur das kritische Zuhören schützt uns vor dem Faschismus. Und wenn man es im Auto hört, dann ist ja kein kritisches Zuhören. Das ist ein Gedudel im Hintergrund. Ne? Aber es gibt halt verschiedene Hörhaltungen. Und man muss ja natürlich auch Musik so produzieren, wie die Hörhaltung der Leute ist. Also wenn man heute so Radio-Hit oder sowas hat, früher gab es noch eine Introduction, das ist dafür überhaupt keine Zeit mehr. Die Hookline muss nach 5 Sekunden vorbei sein. So. Sonst schalten die Leute schon weiter. Ja, anscheinend, also ein Freund von mir, der hat das mal so ein bisschen analysiert, glaube ich, bei diesem European Song Contest, dass die, also wenn du jetzt die Stücke nebeneinander stellst, dass die alle ziemlich gleich, da gibt's keine Bridge mehr, da gibt's, das geht los und die sind so und so lang und also dass bestimmte Parameter ziemlich identisch sind. Ja. Okay, die singen dann vielleicht ein bisschen andere Melodie und der Groove ist vielleicht ein bisschen anders, aber so, dass es eigentlich schon wirklich ziemlich normiert jetzt mittlerweile. Ja, aber das gab's immer. Also das ja natürlich. Also schon allein die Songstruktur A A B A ist ja normiert. Also. Ja gut, es gab die Singles, die waren 3 Minuten lang. Ja. Länger durften sie nicht sein. Dann gab's. Aber dann haben sie ja immer, es gab immer Musiker, die sich darüber versuchten hinwegzusetzen, dass weiß ich, dass die irgendeine LP wurde besonders lang bis zum Rand gerillt oder so, damit es dann noch ein bisschen länger ist. Oder der Song musste man die LP umdrehen, damit man den ganzen hören kann. So eine Geschichte. Oh, also es gibt es ja sogar im Jazz, dass was weiß ich, das Ding gesagt wurde, also das Stück ist jetzt zu lang, das müsst ihr jetzt nochmal spielen. Das geht so nicht. Ja, ja. Ja, klar. Also das ist aber, also ich glaube nicht, dass es sich mehr formalisiert hat wie früher. Nee, das meinst du nicht? Naja, es gibt ja also vom Phänomen, das mit Michael Jackson und Quincy Jones, ein Produzent, der angesetzt hat, war, dass man halt Bandcamps hat, also dass man ganze Teams hat, die dann die Musikstücke produzieren und vielleicht sogar noch mehr Teams in Konkurrenz zueinander setzt. Ne? Also damit das Beste rauskommt. So. Also wenn Rihanna da einen neuen Hit haben will, dann setzt sie halt eine Woche lang so viele Leute dran, so viele Teams und in jedem Team, der eine macht nur die Melodie, der andere macht nur die Bassline und der dritte macht nur die Bridge, ja, oder 2 Leute machen nur die Bridge und dann stückelt man das zusammen und alles ist dann bis ins letzte Jota ausgereizt, das ist alles ganz Tolles und dann kommen dann nachher, was ich, 3 Musikstücke bei raus und sie kann dann entscheiden, ob sie die jetzt haben will oder nicht. Also, na, das war Quincy Jones hat das bei Michael Jackson zum ersten Mal so praktiziert. Okay. Ja, also, eine neue Produktionstechnik, sowas. Das ist jetzt eine neue Art, so zu produzieren, aber so machen das heute alle mit diesen Bandcamps, aber das heißt ja nicht, dass man früher nicht standardisiert gedacht hat. Nein, ich meine auch nicht, das ist ja ein bisschen immer diese Nostalgie von wegen früher besser oder sonst was, das glaube ich auch nicht. Wir haben jetzt, ich sehe gerade, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Heiner! Das ist ja irgendwie schnell vergangen. Meine Güte. Also das ist, es gibt noch so viel zu sagen, Heiner. Vielleicht gibt es auch noch was zu hören. Ja, wir hören das kann natürlich auch sein. Was ist denn das? Der 9. Track. Achso, der 12. ist der Rausschmeißer. Ja. Aber der 9. ist, meine Güte, was war das? Wandeln. Ja, wenn das da steht, dann wird es so sein. Ja, dann spiel doch mal. Okay. Thank you. Ja, aus einem Track wurden zwei Tracks. Das war jetzt Wandeln und Harmonik 2, wenn ich das richtig sehe. Wandeln und Harmonik 2. Das waren wieder andere Konzeptionen, die den Sound produziert haben. So ist es. Ja. Also das Harmonik 2 besteht aus einem gleichstufigen Temperatur. Das ist also nicht so spannend. Das davor aber war kompliziert. Das besteht aus sehr vielen Mikrotönen innerhalb eines Halbtonschritts. Also ein Halbtonschritt ist eine 100 Cent und ich das Tonsystem bestand dann aus den Intervallen 0 Cent, 8, 15, 25, 33, 42, 50, 58, 67, 75, 83 und 92. Mhm. Also ein Tonsystem, das sich innerhalb eines Halbtonschritts bewegt. Mhm. Und das war das Experiment. So klang das. Super. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Es war wirklich ein Trip, das zu machen. Ich konnte ja eben das, was ich hier tun wollte, nicht mit einem normalen Synthesizer machen. Deswegen musste ich eine ganze Software dafür schreiben, um das dann darstellen zu können und das machen zu können. Aber ich erinnere mich sehr gern daran zurück, auf mein Tonstudio auf dem Lande, wo ich das dann da eingespielt habe, im Winter. Und da ist ja wirklich nichts mehr. Und dann lernt man noch die Naturgottheiten da kennen. Ach so, okay. Den Winter und den Sturm. Und das ist hat was Magisches da draußen. Das ist ganz toll. Du meinst, könntest das hier nicht so, hättest du nicht so? Nee, glaube ich nicht. Nee, also wirklich nicht. Theoretisch natürlich schon, aber es hat was im guten Sinne Unmenschliches. Also es ist nicht, diese Natur in dieser Rohheit und dieser Rauheit ist natürlich nicht gemütlich, ist nicht wirklich menschlich. Es ist was eigentlich zu groß für einen selber ist. Klar, man kann ganz schnell erfrieren oder verdursten, aber das ist, merkt man dann, wenn man damals noch draußen auf dem Land, wo es ja kein Handy gab, kein Internet, kein Wasser vernünftiges da draußen. Und das ist wirklich toll. Also wenn man weiß, dass man nachher wieder in die Stadt kann, das ist wichtig dazu. Also wir haben uns auf jeden Fall hier ganz wohl gefühlt, mitten in der Stadt. Und wir kamen jetzt noch gar nicht zu dem dritten Thema, eigentlich Physical. Ah, wie schade ist das. Aber das, wir können ja überlegen, ob wir das irgendwann fortsetzen, wenn du Zeit und Lust hast. Gerne, Heiner. Ja, okay. Und für dich fängt nächste Woche das Unterrichten wieder an. Nee, das war diese Woche schon. Diese Woche schon, okay. Und der Beamte ist immer im Dienst. Also es ist das ist klar. Selbst Freitagabend. das hat mir großen Spaß gemacht. Okay, die CD Einladung. Kann man auch käuflich erwerben? Ich habe das auf CD gepresst mit einer Anleitung dazu, wie man für die richtige Hörhaltung, wie gesagt, ein Booklet, das ist viele Seiten lang. Da muss man mir einfach schreiben, mir eine E-Mail schicken und dann schicke ich das raus. Oder man kann auf Bandcamp und kann das sich da anhören. Ach so, planen. Okay. Und kann da auch gerne eine Donation machen, aber das muss man nicht. Das ist kostenlos? Naja, im Bandcamp kann man dann wählen, man kann dann was spenden, muss aber nicht. Ach so, okay. Ja, toll. Mhm. Ja, das ist, ich habe das deswegen gemacht, weil das dann ein bisschen aufwendiger war, die CD. Aber ja, die CD lohnt sich natürlich, weil die erstmal so schön anzuschauen ist und wie gesagt dieses ewig lange Booklet hat, in dem auch erklärt wird, was die Theorie dahinter ist und hier ist auch ein Snapshot noch von der Software und die einzelnen Stücke sind genau beschrieben, also dass man jetzt wirklich im Detail versteht, was ist dann auch Rauigkeit und was ist Send und was ist ein Tonsystem und so weiter. Mhm. Wird dann nochmal beschrieben in aller Ausführlichkeit. Und könntest du dir auch vorstellen, dass jetzt diese programmierten, also diese Plugins, dass du die dass andere mit denen was machen? Theoretisch schon. Ich habe mir auch überlegt, ob ich das auf meine Homepage stelle, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen älter und die neuesten DAWs laden die schon nicht mehr rein. Nee, das ändert sich ja alles rasend. Und ich müsste mich jetzt nochmal ransetzen und das Ganze nochmal nachprogrammieren, damit es wieder läuft. Also so. Auch bei mir läuft es inzwischen nicht mehr. Aber ich muss das mal wieder zum Laufen bringen, weil ich will damit, ich würde damit auch gerne mal irgendwann live spielen oder so. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich es wieder zum Laufen bringe. Aber sonst würde ich das natürlich ins Netz stellen, dass das jeder umsonst da runterladen kann. Ist ja klar. Naja, wieso? Ist ja eigentlich wie ein Instrument oder wie etwas. Also ein Instrument jetzt natürlich nicht, aber wie ist zumindest eine geistige Arbeit oder handwerklich geistige Arbeit. Ja, ja, aber das ist ja auch, kommt auch aus meiner Überlegung und aus Forschung, würde ich jetzt nicht sagen, aber aus der Musikwissenschaft und meine Güte, also damit würde ja auch kein Mensch reich werden. Aber wenn ich jetzt nur Musiker wäre, dann würde ich es wahrscheinlich anders sehen. Das ist ein Problem des Urheberrechts. Das können wir das nächste Mal ganz gerne Probleme, das sind nach modernen Urheberrechts. Aber für mich ist das jetzt wahrscheinlich bei der Anzahl der Menschen, die das, okay. Obwohl, man weiß es nicht. Also es gibt ja auch Leute, die verkaufen Plugins dann oder vertreiben die in großer Zahl. Ja, ja, klar. Okay, und die Sendung werde ich dann auch wieder hochladen, wenn du nichts dagegen hast irgendwie. Okay, dann kann man die auch, falls man den Anfang verpasst hat, nochmal nachhören. Und die Webseite dafür ist www.hierunddaa.de/klingding.html. Die nächste Sendung wird am 15.11. sein. Ich kann auch nicht sagen, welches Thema oder welche Musik ich da anspiele, aber auf jeden Fall aktuelle Musik. Und ich bedanke mich recht herzlich für dein Kommen, danke für die Einladung. Ja. Es war mir ein Vergnügen. Okay. Ja. Wir können ja als Übergang, ich weiß nicht, wie weit die andere Sendung schon am Start ist, noch zum Schluss was hören von dir. Den rausschmeißen, vielleicht die Nummer 12. Die Nummer 12. Kriegst du das hin? Wo dreht man da? Ah ja, da dreht man. Okay. Ja, dann weiter anregendes Hören und viel Vergnügen und nochmal vielen Dank. Ich danke dir. Ja, tschüss.